Yeah. Mit dem Coupé durch die City. Der Pegel ist kritisch, dennoch bläse ich täglich den klebrigen Sticky. Leb wie die Hippies, gebe Mädchen in Quickie. Reib meine Nase, als ob ich Ideen hätte wie Vicky. Zerleg dich in Pity, also geh bitte wenige Fehltritte und du wirst gesprayt wie Graffiti. Lass sie mit nichts aussehen wie die Chippendales. Es kommen mehr Puckies erst beim Cricket Game Ticket Sale. Es kann gut sein, dass ich bald in die Betty Ford Klinik muss. So viel Dom Perignon plus Strawberry Kush. Wir sind already Pussy, das ist ein Denkanstoß. Fick egal welchen Rapper, so wie Amber Rose. Yeah, was für eine Sensation. Ich sag den Fans Hallo und schaff es endlich hoch, obwohl ich hinten lag, so wie Bang Bass Hoes. Yeah. Stärker denn je. Besser denn je. Yeah. Ich spit the game, ich bin Backsucker. Fick das Game wie die Weltmafia. Spiel dreckig wie ein Crackcaster. Text voller fetter Lines, ich sah so ein Britney Sex Lover. Sechsfacher Wert, seitdem ich Hits drop. Claim Wave Thoughts, es ist nicht mal Mittwoch. Keine Liebe für Reporter, weil die Medien selber nur Partei ergreifen, so wie Vietnamesen Kellner. Euer Star-Idol, ein Marikon. Ich will paar Millionen wie Ari Gold. Tangerine Dream, Amphetamin. Scheine auf Tasche, so wie Junkies beim Ziehen. Reisetaschen im Kofferraum, meine ich Tiere basteln, wenn wir Ottern bauen. Kille, Kille, bin auf Zodiac-Spur. Kille, Kille auf Euphoria-Tour.